B. Übung 2. Nervige Nachbarn. 2a. Sebastian lebt in einem Mehrfamilienhaus im dritten Stock. Seine Nachbarin, Frau Schmitz, beschwert sich oft, wenn er Musik hört oder Gäste hat. Gestern hatte er Geburtstag und ein paar Freunde waren bei ihm zu Besuch. Gerade wollte er das Haus verlassen, als er Frau Schmitz im Treppenhaus trifft. Hören Sie und kreuzen Sie an. Was ist richtig? Guten Morgen, Frau Schmitz. Das war ja wohl eine Frechheit gestern Nacht. Bitte? Was denn? So einen Lärm habe ich ja noch nie erlebt. Ich wollte schon die Polizei rufen. Was meinen Sie denn? Was für ein Lärm? Na, bei Ihnen natürlich. Wie immer. Mitten in der Nacht haben Sie sich so laut unterhalten und gelacht, dass kein Mensch schlafen konnte. Und Musik gehört in einer Lautstärke. Das hätte mal die Polizei hören sollen. Ja, warum haben Sie sie dann nicht gerufen? Dann hätte die Polizei gesehen, dass Sie völlig übertreiben. Ich hatte gestern Geburtstag und hatte nur ein paar Freunde zum Essen eingeladen. Ja, das habe ich gemerkt. Ständig dieses Klingeln und Türen schlagen und dauernd diese Schritte im Treppenhaus. Frau Schmitz, was soll dieser Unsinn? Wollen Sie mir verbieten, in meiner eigenen Wohnung Gäste zu empfangen? Eigene Wohnung? Dass ich nicht lache! Sie sind doch nur Mieter! Ja, und dafür bezahle ich jeden Monat viel Geld. Frau Schmitz, wir sollten wirklich versuchen, in guter Nachbarschaft zu leben. Sonst unterhalten wir uns irgendwann nur noch über den Rechtsanwalt. Wollen Sie mir drohen? Ich werde an Ihren Vermieter schreiben und dann wird Ihnen gekündigt. Sie werden schon sehen. Das ist doch wirklich lächerlich. Es ist doch völlig normal, dass man hin und wieder Gäste hat und sich auch mit ihnen unterhält. Und Sie werden mich jetzt in Zukunft einfach in Ruhe lassen und mal versuchen, ein bisschen toleranter zu sein. Da sieht man es wieder. Keine Manieren, diese jungen Leute. Was soll man sich denn noch alles bieten lassen? Ja, der Herr Hausmeister. Wie geht's denn? Guten Morgen, Frau Schmitz. Gut, dass ich Sie treffe. Frau Schmitz, Sie haben doch diesen Fahrradanhänger. Der steht jetzt schon seit Wochen im Keller und ich habe schon einige Beschwerden bekommen, dass er dort Ihre Nachbarn stört. Können Sie den nicht in Ihre Wohnung oder wenigstens in Ihr Kellerabteil stellen? Aber das ist doch schon so voll. Wo soll ich den denn hinstellen? Tut mir leid, so ist die Hausordnung. Diese Nachbarn, können die nicht ein bisschen toleranter sein?